alle tot. Irgendwann verbluten wir alle. Irgendwann gibt es uns nicht mehr. Tot. Manchmal fühle ich mich tot, obwohl ich lebe. Manchmal fühle ich mich tot. Manchmal fühle ich mich gut, doch bin ich tot. Und dann sag ich mir, dieses Lied ist gar nicht mal so gut. Oh, Scheiße, Scheiße. Irgendwann verbluten wir alle und sind alle tot. Irgendwann verbluten wir alle. Irgendwann sind wir alle tot. Irgendwann gibt es uns nicht mehr. Und dann machen wir das war's. Vielen herzlichen Dank. Danke. Ich liebe euch.